Tat. In einer Nacht auf dem Asphalt. Make an Stunt, es ist ein Stunt. Aber ich denk nur YOLO, ich leb nur einmal. They see me rolling and they are hated. Ich bin der Gag, money am Tag. Drive is so fast, der Blitzer ist ein Pick for me am Tag. Aber Ernte juckt mich nicht. Aber Ernte duckt dich nicht. Sonst fahr ich dich noch an. Mit dem City-Roller so fast. Ich ramm den Dick in den Arsch. Ich komm im S. Ich komm im City-Roller. Ich bin so fast. Ich komm im City-Roller. Du mir ein Blast. Darfst du wohl mitfahren. Aber schnall dich bitte an. Fahr mit deiner Hand an dem Lenker. In der anderen halt ich ein Double. Glaube nie, ich mach Schlapp. Ich bin so rich oder ich hab Massen. Was ist das? Du bist am Haten, weil du dir keine City-Roller leisten kannst. Du bist am Haten, weil du nach dem Analfick nicht mehr scheißen kannst. Nicht scheiße. Du kommst in Benz, du kommst in Jaguar. Du kommst in Porsche, du kommst in Rari. Du kommst in Maybach, du kommst in Lambo. Lamar Pambo, du kommst in G. Du kommst in Arnus, Boss ist D. Ich lach dich aus, ich lach dich aus. Ich komm im City-Roller, glaub mir eins, ich bin Witch, denn ich komm im City-Roller. Swag, swag, swag, City Roller. Swag, swag, swag, swag, swag, City Roller. Swag, swag, swag, swag, swag, City Roller. Swag, swag, swag, swag, swag, City Roller. Packe den Roller in meiner eingebauten Tiefgarage. Ja, ja. Und die Dudes sind geil darauf und wollen mir mies einblasen. Ich bin so witch, wie so ein Witcher, dessen Freunde ihn witch. Ne, glaube mir, Gays werden mich nur noch juicy oder witch. Swag, swag, swag, swag, City Roller. Swag, swag, swag, swag, City Roller. Swag, swag, swag, swag, City Roller. Swag, swag, swag. Oh.